Abschnitt 12 aus Die Frau in Weiß, Band 2, von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Miss Halcombs Aussage, Tagebuchfortsetzung, Teil 10. Auf meinem Wege nach dem Dorfe bereitete ich mich auf die Möglichkeit vor, Sir Percival zu begegnen. Solange ich übrigens nur mit ihm allein zu tun hatte, war ich sicher, meine Geistesgegenwart nicht zu verlieren. Ein Weib, das sich auf ihren Kopf verlassen kann, ist stets einem Manne gewachsen, der seine Leidenschaften nicht zu bemeistern vermag. Ich hatte vor Sir Percival nicht die Furcht, welche der Graf mir einflößte. Anstatt mich zu ängstigen, hatte es mich hingegen beruhigt, als ich hörte, dass er ausgegangen sei. Solange er so sehr damit beschäftigt war, Anna Cathericks Spur nachzuforschen, durften Laura und ich hoffen, dass er sich fernerer tätlicher Verfolgungen gegen uns enthalten werde. Indessen hoffte und betete ich aus tiefster Seele sowohl um ihret als auch um unserer selbst willen, dass sie ihm nicht in die Hände fallen möge. Ich schritt so schnell dahin, als es mir in der Hitze möglich war, bis ich zu dem Kreuzwege kam, welcher ins Dorf führte, und indem ich mich von Zeit zu Zeit umblickte, um zu sehen, ob mir auch jemand folgte. Doch war auf der ganzen Straße nichts weiter hinter mir als ein leerer Frachtwagen. Das Geräusch der schweren, klappernden Räder war mir zuwider, und als ich sah, dass der Wagen wie ich den Weg nach dem Dorfe einschlug, stand ich still, um ihn vorbeifahren zu lassen, bis ich ihn nicht mehr hörte. Als ich etwas aufmerksamer hinsah, schien es mir, als ob ich hin und wieder die Füße eines Mannes hinter dem Wagen hergehen sähe, der Fuhrmann selbst ging vorne bei seinen Pferden. Jener Teil des Weges aber, den ich eben hinter mir gelassen, war so enge, dass der Wagen auf beiden Seiten das Heckengesträuch streifte, und um mich von der Richtigkeit meiner Mutmaßung zu überzeugen, musste ich warten, bis er an mir vorübergefahren war. Doch schien es, dass ich mich getäuscht hatte, denn als der Wagen vorbei war, sah ich niemanden auf dem ganzen Wege. Ich langte, ohne Sir Percival zu begegnen oder sonst irgendetwas zu bemerken, im Wirtshause an und freute mich zu sehen, dass die Wirtin Fanny mit der größten Freundlichkeit aufgenommen hatte. Man hatte ihr ein kleines Zimmer angewiesen, wo sie nicht durch das Geräusch der Schenkstube belästigt wurde, und außerdem ein sauberes kleines Schlafgemach im oberen Teile des Hauses. Bei meinem Anblicke brach sie wieder in Tränen aus und sagte, das arme Kind, mit vollkommener Wahrheit, es sei zu schrecklich, so aus dem Hause und in die Welt hinausgeschickt zu werden, als ob sie sich eines unverzeihlichen Vergehens schuldig gemacht, während ihr doch von niemandem etwas vorgeworfen werden konnte, und zwar von ihrem Herrn, welcher sie vorschickte, am allerwenigsten. »Suche dich darüber hinwegzusetzen, Fanny«, sagte ich, »deine Herrin und ich werden deine Freundinnen bleiben und dafür sorgen, dass niemand dir Schlimmes nachsagt. Jetzt höre mich an. Ich habe sehr wenig Zeit übrig und bin im Begriffe, dir eine Sache von größter Wichtigkeit anzuvertrauen. Ich wünsche, dass du mir diese beiden Briefe besorgst. Den, welcher die Postmarke trägt, wirst du morgen in London auf die Post geben. Den anderen aber, welcher an Mr. Fairley adressiert ist, wirst du ihm selbst übergeben, sobald du in Limeridge ankommst. Behalte beide Briefe bei dir und lasse sie dir von niemandem abnehmen. Sie sind von der größten Wichtigkeit für das Wohl deiner Herrin.« Fanny steckte die beiden Briefe in den Busen ihres Kleides und sagte, »Da sollen Sie bleiben, Miss, bis ich mit Ihnen tue, wie Sie mir befohlen haben.« »Sieh ja zu, dass du morgen bei guter Zeit auf der Station bist«, fuhr ich fort, »und wenn du die Haushälterin in Limeridge siehst, so grüße sie von mir und sage ihr, dass du in meinem Dienste bist, bis Lady Glyde dich wieder in den ihrigen nehmen kann.« »Vielleicht sehen wir uns schon früher wieder, als du denkst. Also lass den Mut nicht sinken und verfehle nicht den Zug um 7 Uhr morgen früh.« »Danke, Miss, ich danke recht sehr. Es gibt einem ordentlich Mut, Ihre Stimme wieder zu hören. Bitte wollen Sie so gut sein und mich Milady empfehlen und ihr sagen, dass ich alles so ordentlich machte, wie es mir in der kurzen Zeit möglich war. Oh, mein lieber Gott, wer wird sie nur heute zu Tische ankleiden? Es bricht mir das Herz, wenn ich daran denke. Als ich zu Hause anlangte, blieb mir nur noch eine Viertelstunde, um Toilette zu machen und ein paar Worte zu Laura zu sprechen, ehe ich zu Tische hinunterginge. »Die Briefe sind in Fannys Händen«, flüsterte ich durch die Tür ihr zu. »Wirst du zu Tische hinunterkommen?« »Oh, nein, nein, um alles in der Welt nicht.« »Ist irgendetwas vorgefallen? Ist jemand bei dir gewesen?« »Ja, soeben, Sir Percival.« »Kam er herein?« »Nein, er erschreckte mich, indem er heftig draußen an die Tür klopfte. Ich frug, wer ist da?« Und er antwortete, »Hast du dich eines Besseren besonnen? Du sollst es noch. Früher oder später will ich es doch noch aus dir herausbringen. Du weißt, wo Anna Catherick sich in diesem Augenblicke aufhält.« »Gewiss, gewiss«, sagte ich, »ich weiß es nicht.« »Doch, du weißt es«, rief er zurück, »ich will ja schon deine Halsstarrigkeit austreiben. Denk an mich, ich hab's gesagt.« Und dann ging er fort, Marian, mit diesen Worten vor kaum 5 Minuten. Er hat sie also nicht gefunden, für diese Nacht wenigstens waren wir verborgen, er hatte sie noch nicht gefunden. »Du gehst hinunter, Marian, komm nach Tische wieder herauf.« »Ja, ja, beunruhige dich nicht, wenn ich erst spät kommen sollte. Ich muss mich in Acht nehmen, keinen Anstoß zu geben, indem ich sie zu früh verlasse.« Es wurde zu Tische geläutet und ich eilte hinunter. Sir Percival führte die Gräfin zu Tische und der Graf bot mir seinen Arm. Er sah rot und erhitzt aus und war nicht mit seiner üblichen Sorgfalt gekleidet. War auch er etwa vor Tische ausgewesen und erst spät zurückgekehrt? Oder litt er bloß etwas mehr als gewöhnlich von der Hitze? Doch sei dem, wie ihm wolle, es war nicht daran zu zweifeln, dass ihn eine heimliche Sorge oder Unannehmlichkeit quälte, die er trotz all seiner Verstellungskunst nicht ganz verbergen konnte. Während des ganzen Diners war er fast ebenso schweigsam wie Sir Percival und blickte von Zeit zu Zeit seine Frau mit einem Ausdrucke verstohlener Unruhe an, wie ich sie, solange ich ihn kannte, noch nie an ihm bemerkt hatte. Die einzige gesellschaftliche Pflicht, welcher er mit seiner gewohnten Sorgfalt nachzukommen imstande schien, war die seiner Höflichkeit und Artigkeit mir gegenüber. Ich kann immer noch nicht entdecken, welchen abscheulichen Zweck er im Auge hat, aber welcher Art er auch sei, unveränderliche Höflichkeit gegen mich, unveränderliche Ergebenheit gegen Laura und unveränderlicher Widerstand auf jede Gefahr hin gegen Sir Percivals beleidigende Heftigkeitsausbrüche sind die Mittel gewesen, derer er sich zur Erreichung seines Zweckes bedient hatte, seitdem er zuerst den Fuß in dies Haus setzte. Ich vermutete dies an jenem Tage, wo uns in der Bibliothek das Dokument zur Unterschrift vorgelegt wurde und er sich zu unseren Gunsten dazwischenlegte, jetzt aber bin ich überzeugt davon. Als die Gräfin und ich den Tisch verließen, erhob sich der Graf ebenfalls, um uns nach dem Gesellschaftszimmer zu begleiten. »Wozu gehst du?« frug Sir Percival. »Dich meine ich, Fosco.« »Ich gehe, weil ich genug gespeist und getrunken habe«, entgegnete der Graf. »Sei so gütig, Percival, mich in Rücksicht auf meine ausländischen Gewohnheiten zu entschuldigen, wenn ich mit den Damen den Tisch verlasse, wie ich mit ihnen Platz daran genommen.« »Unsinn, ein Glas Bordeaux mehr wird dir keinen Schaden tun. Setz dich wieder her wie ein vernünftiger Engländer. Ich habe eine halbe Stunde ruhig mit dir zu sprechen, und wir können das beim Weine tun.« »Ich will mich mit Vergnügen ruhig mit dir unterhalten, nur nicht jetzt und nicht beim Weine. Später, wenn dir's beliebt, später.« »Sehr höflich«, sagte Sir Percival mit einem wütenden Blicke, »sehr höfliches Benehmen wahrhaftig gegen einen Mann, bei dem man sich als Gast aufhält.« Ich hatte ihn, während wir bei Tische saßen, den Grafen zu wiederholten Malen unruhig anblicken sehen und dabei bemerkt, dass der Graf seinen Blicken sorgfältig zu begegnen vermied. Dieser Umstand, gepaart mit Sir Percivals Wunsche, sich ungestört mit dem Grafen zu unterhalten und des letzteren hartnäckige Weigerung, sich wieder zu ihm zu setzen, riefen mir Sir Percivals Bitte, von heute Nachmittag an seinen Freund aus der Bibliothek zu ihm zu kommen, da er mit ihm zu sprechen habe, wieder ins Gedächtnis. Der Graf hatte die Erfüllung dieser Bitte um eine ungestörte Unterhaltung schon nachmittags verschoben, und jetzt, da sie zum zweiten Mal an ihn gerichtet wurde, verschob er sie abermals. Was immer der Gegenstand der beabsichtigten Unterredung sein mochte, für Sir Percival war derselbe jedenfalls von Wichtigkeit und nach des Grafen Ansicht vielleicht gar ein gefährlicher, wenn man nach seinem offenbaren Widerstreben, sich ihm zu nähern, urteilen durfte. Diese Betrachtungen drängten sich mir auf, während wir vom Esszimmer in den Salon gingen. Sir Percivals zornige Bemerkung darüber, dass sein Freund ihn allein ließ, hatte nicht die geringste Wirkung auf ihn gehabt. Der Graf begleitete uns beharrlich an den Teetisch, blieb ein paar Minuten im Zimmer, ging dann in den Vorsaal hinaus und kehrte mit der Posttasche in der Hand zurück. Es war gerade 8 Uhr, die Stunde, um welche die Briefe von Blackwater Park abgesandt wurden. »Haben Sie Briefe für die Post, Miss Halcombe?« frug er mit der Posttasche zu mir hintretend. Ich sah, wie die Gräfin, die den Tee machte, mit der Zuckerzange in der Hand stillstand und auf meine Antwort lauschte. »Nein, Graf, ich danke Ihnen, ich habe heute keine Briefe.« Er gab dem Diener, der eben in die Stube trat, die Tasche, setzte sich ans Klavier und wiederholte zweimal die Melodie eines munteren neapolitanischen Straßenliedes »La mia Carolina«. Seine Frau, deren Bewegungen für gewöhnlich von der allergemessensten Art waren, machte den Tee so schnell, wie ich selbst ihn gemacht hätte, trank ihre Tasse in 2 Minuten und glitt leicht aus dem Zimmer. Ich stand auf, um ihr zu folgen, teils weil ich sie im Verdacht hatte, dass sie irgendeinen Verrat gegen Laura auszuüben im Sinne habe, und teils weil ich entschlossen war, nicht mit ihrem Mann allein im Zimmer zu bleiben. Ehe ich noch die Tür erreichen konnte, rief der Graf mich durch die Bitte um eine Tasse Tee zurück. Ich reichte ihm dieselbe und versuchte wieder zu gehen. Er hielt mich abermals davon ab, diesmal indem er plötzlich ans Klavier zurückkehrte und eine musikalische Frage an mich richtete, die, wie er behauptete, die Ehre seines Landes betraf. Ich berief mich vergebens auf meine totale Unkenntnis und meinen totalen Mangel an Urteil in solchen Sachen. Er wiederholte seine Rede bloß mit einer Heftigkeit, die jedem Widerstande von meiner Seite Trotz bot. »Die Engländer und die Deutschen«, erklärte er mit Entrüstung, »schmähten stets die Italiener und beschuldigten sie, keine Musik höheren Ranges produzieren zu können.« Wir Engländer schwatzten beständig von unseren Oratorien und die Deutschen von ihren Symphonien. Hatten wir und hatten sie seinen unsterblichen Freund und Landsmann Rossini vergessen? Was anderes als ein Oratorium sei Mose in Ägypto, nur mit dem Unterschiede, dass man es auf der Bühne aufführte, anstatt es kalt im Konzertsaale abzusingen. Was anderes als eine Symphonie unter einem anderen Namen sei die Ouvertüre zum Guillaume Tell. Hatte ich den Moses in Ägypten gehört, wollte ich nur dies und dies und dies anhören und ihm dann sagen, ob je ein Sterblicher etwas Erhabeneres, Heiligeres und Großartigeres komponiert habe? Und ohne ein Wort der Einwilligung oder der Weigerung von meiner Seite abzuwarten und mir fortwährend fest ins Gesicht sehend, griff er in das Instrument und sang mit lauter und hoher Begeisterung, wobei er sich nur von Zeit zu Zeit unterbrach, um mir mit fortgesetzter Entrüstung die Namen der verschiedenen Musikstücke zuzurufen. »Chor der Ägypter in der Finsternis, Miss Halcombe. Moses Rezitativ bei den Gesetzestafeln. Gebet der Israeliten beim Durchgange durchs Rote Meer. Aha, aha, ist das nicht etwa erhaben? Ist das nicht etwa heilig?« Das Klavier erbebte unter seinen gewaltigen Händen und die Teetassen tanzten auf dem Tische, als seine mächtige Bassstimme die Melodien donnerte und sein schwerer Fuß den Takt dazu stampfte. Es lag etwas wahrhaft Fürchterliches, etwas Wildes und Dämonisches in dem Ausbruche seines Entzückens über seinen eigenen Gesang und sein Spiel und in dem Triumphe, mit welchem er die Wirkung desselben auf mich gewahrte, als ich mich näher nach der Tür hin zurückzog. Endlich aber wurde ich erlöst, doch nicht durch meine eigene Anstrengung, sondern durch Sir Percivals Dazwischenkunft. Er öffnete die Tür des Esszimmers und rief zornig hinein, was der verwünschte Lärm bedeuten solle. Der Graf erhob sich augenblicklich vom Klavier. »Ah, wenn Sir Percival kommt«, sagte er, »so hat sowohl Harmonie wie Melodie ein Ende. Die Muse der Musik flieht voll Entsetzen, Miss Harcamp, und ich, der dicke alte Troubadour, atme den Rest meiner Begeisterung in der freien Luft aus.« Er schritt auf die Veranda hinaus, steckte seine Hände in die Taschen und wiederholte draußen im Garten mit leiser Stimme Moses Rezitativ. Ich hörte, wie Sir Percival ihm durch das Fenster des Esszimmers zurief, aber er beachtete es nicht, er schien entschlossen, nicht zu hören. Die lange verschobene, ruhige Unterredung sollte noch immer verschoben bleiben, es sollte gewartet werden, bis es dem Grafen belieben würde, sie zu genehmigen. Er hatte mich beinahe eine halbe Stunde von dem Augenblicke, wo seine Frau uns verlassen, im Salon zurückgehalten. Wo war sie inzwischen gewesen und was hatte sie getan? Ich ging hinauf, um mich davon zu überzeugen, doch entdeckte ich nichts, und als ich Laura frug, fand ich, dass auch sie nichts gehört hatte. Es hatte sie niemand gestört, sie hatte nicht das leiseste Rauschen eines seidenen Kleides vernommen, weder im Vorzimmer noch im Korridor. Es fehlten jetzt 9:20. Nachdem ich in mein Zimmer gegangen, um mein Tagebuch zu holen, kehrte ich zu Laura zurück, wo ich schrieb und von Zeit zu Zeit innehielt, um mit ihr zu reden. Es störte uns niemand und es ereignete sich nichts. Wir blieben bis 10 Uhr zusammen. Dann stand ich auf, sprach ein paar letzte ermutigende Worte und wünschte ihr gute Nacht. Sie verschloss ihre Tür wieder, nachdem wir übereingekommen waren, dass ich morgen, sobald ich aufgestanden, gleich zu ihr kommen solle. Ich hatte, ehe ich selbst schlafen ging, noch einige wenige Sätze zu dem bereits in meinem Tagebuche eingetragenen hinzuzufügen, und als ich in den Salon hinunterging, nachdem ich Laura an diesem traurigen Tage zum letzten Male verlassen, beschloss ich, mich dort nur zu zeigen, um meine Entschuldigung zu machen, indem ich mich heute eine Stunde früher als gewöhnlich zurückzöge. »Ich fürchte, Sie befinden sich nicht ganz so wohl wie gewöhnlich, Gräfin«, sagte ich. »Ganz dieselbe Bemerkung, die ich von Ihnen zu machen im Begriffe war, meine Liebe«, entgegnete sie. »Meine Liebe«, es war das erste Mal, dass sie sich dieses vertraulichen Ausdruckes gegen mich bediente. Auch lauerte in ihren Zügen ein impertinentes Lächeln, als sie sprach. »Ich habe mein böses Kopfweh«, sagte ich kalt. »Ach, wirklich? Sie machen sich wahrscheinlich nicht Bewegung genug. Ein Spaziergang vor Tische würde Ihnen gewiss gut getan haben.« Sie sprach dies mit seltsamem Nachdrucke. Hatte sie mich etwa ausgehen sehen? Einerlei. Die Briefe waren jetzt sicher in Fannys Händen. »Komm und lass uns eine Zigarre zusammenrauchen, Fosco«, sagte Sir Percival aufstehend und mit wiederholtem unruhigen Blicke auf seinen Freund. »Mit Vergnügen, Percival, sobald die Damen sich zurückgezogen haben werden«, entgegnete der Graf. »Entschuldigen Sie mich, Gräfin, wenn ich Ihnen hierin das Beispiel gebe«, sagte ich. »Das einzige Heilmittel für ein solches Kopfweh wie das meinige ist im Schlafengehen.« Ich verabschiedete mich. Als ich ihr die Hand gab, sah ich dasselbe impertinente Lächeln in ihrem Gesicht. Sir Percival nahm keine Notiz von mir. Er blickte ungeduldig nach der Gräfin, die keine Anstalten machte, das Zimmer mit mir zu verlassen. Der Graf lächelte hinter seinem Buche vor sich hin. Die ungestörte Unterredung mit Sir Percival war nochmals verschoben, und die Gräfin war diesmal das Hindernis. Sobald ich in meinem Zimmer anlangte, öffnete ich diese Blätter und schickte mich an, den mir noch übrig bleibenden Teil meines Tagesberichtes niederzuschreiben. Etwa 10 Minuten oder etwas länger saß ich müßig mit der Feder in der Hand da und ging in Gedanken die letzt verflossenen 12 Stunden wieder durch. Als ich meine Aufgabe endlich beginnen wollte, wurde mir dies so schwer, wie es noch nie zuvor der Fall gewesen war. Ungeachtet meiner Bemühungen, meine Gedanken auf meine Beschäftigung zu heften, wanderten dieselben mit der seltsamsten Hartnäckigkeit immer wieder in der Richtung von Sir Percival und dem Grafen von ihr ab, und das ganze Interesse, das ich auf mein Tagebuch zu konzentrieren versuchte, richtete sich stattdessen auf die Privatunterredung zwischen ihnen, die den ganzen Tag verschoben war und jetzt in der Einsamkeit der Nacht stattfinden sollte. In diesem widerspenstigen Geisteszustande war ich nicht imstande, mich klar dessen zu erinnern, was sich seit dem Morgen zugetragen hatte, und es blieb mir nichts anderes übrig, als mein Tagebuch zu schließen und es eine kleine Weile ruhen zu lassen. Ich öffnete die Türe, welche von meinem Schlafzimmer in mein Wohnzimmer führte, und zog sie wieder hinter mir zu, um, da das Licht auf meinem Toilettentische brannte, etwaiger Feuersgefahr, welche durch den Zug entstanden wäre, vorzubeugen. Das Fenster in meiner Wohnstube war offen, und ich lehnte mich gedankenlos hinaus, um in die Nacht zu schauen. Alles war dunkel und stille. Es waren weder Mond noch Sterne sichtbar. In der stillen, schweren Luft war ein Geruch wie von Regen, und ich streckte die Hand hinaus, um ihn zu fühlen. Doch nein, der Regen drohte erst, er war noch nicht gekommen. Ich blieb fast eine Viertelstunde so aus dem Fenster gelehnt und sah in die schwarze Finsternis hinaus. Es war nichts zu hören, außer hin und wieder die Stimmen der Diener oder der ferne Schall einer Türe, die im unteren Teile des Hauses geschlossen wurde. Eben als ich im Begriffe war, mich ermüdet vom Fenster abzuwenden und in mein Schlafzimmer zurückzukehren, um nochmals einen Versuch zu machen, meinen Tagesbericht zu vollenden, verspürte ich plötzlich einen Tabaksgeruch, der sich auf der schweren Nachtluft zu mir emporstahl. Im nächsten Augenblicke sah ich in der dichten Finsternis einen kleinen roten Funken vom anderen Ende des Hauses herkommen. Ich hörte keine Schritte und konnte nichts weiter sehen als den Funken. Dieser wanderte in der Nacht daher, ging an dem Fenster vorüber, an welchem ich stand, und blieb dem meines Schlafzimmers gegenüber stehen, wo ich das Licht auf meinem Toilettentische hatte brennen lassen. Der Funken blieb einen Augenblick unbeweglich, dann bewegte er sich nach derselben Richtung hin zurück, in der er gekommen war. Als ich ihm mit den Augen folgte, sah ich einen zweiten roten Funken, etwas größer als den ersten, aus der Ferne herankommen. Beide begegneten sich in der Dunkelheit. Indem ich mich erinnerte, wer Zigarren und wer Zigaretten rauchte, schloss ich augenblicklich, dass der Graf zuerst herausgekommen, um unter meinem Fenster zu beobachten und zu horchen, und dass Sir Percival ihm später gefolgt sei. Sie mussten beide auf dem Rasen gegangen sein, sonst hätte ich sicher Sir Percivals schwere Schritte hören müssen, obgleich des Grafen leichter Tritt meinem Ohre selbst auf dem Kieswege hätte entgehen können. Ich wartete ruhig am Fenster, überzeugt, dass sie mich in der Dunkelheit des Zimmers nicht sehen würden. »Was gibt's?« hörte ich Sir Percival mit leiser Stimme sagen. »Warum kommst du nicht herein und setzest dich ruhig zu mir?« »Ich muss das Licht in diesem Zimmer da erst auslöschen sehen«, entgegnete der Graf leise. »Was kann dir das Licht schaden?« »Es beweist, dass sie noch nicht zu Bett gegangen ist. Sie ist schlau genug, um etwas zu argwöhnen, und verwegen genug, um herunterzukommen und zu horchen, wenn sie es möglich machen kann. Geduld, Percival, Geduld!« »Unsinn, mit deinem ewigen Geschwätz von Geduld!« »Ich werde in wenigen Minuten von etwas anderem reden, mein guter Freund. Du stehst am Rande deines häuslichen Abgrundes, und falls ich es zulasse, dass du den Frauen noch eine einzige Gelegenheit dazu gibst, auf mein heiliges Ehrenwort, da werden sie dich hinabstoßen.« »Was zum Henker willst du damit sagen?« »Wir wollen unsere Erklärungen anfangen, Percival, sobald das Licht da aus dem Fenster verschwunden sein wird und ich einen kleinen Blick in die Stuben zu beiden Seiten der Bibliothek und auf die Treppe geworfen habe.« Sie bewegten sich langsam fort, und ihre Unterhaltung, welche durchweg in demselben leisen Tone geführt worden, wurde mir unhörbar. Doch war dies einerlei. Ich hatte genug gehört, um den Entschluss zu fassen, des Grafen Meinung von meiner Schlauheit und Verwegenheit zu rechtfertigen. Ehe mir noch die beiden roten Funken aus dem Gesichte waren, hatte ich bereits bei mir selbst bestimmt, dass jene beiden bei ihrer Unterhaltung einen Zuhörer haben sollten und dass, ungeachtet aller Vorsichtsmaßregeln des Grafen, dies zu verhüten, ich selbst dieser Zeuge sein werde. Ich bedurfte nur eines einzigen Beweggrundes, um eine solche Handlung in meinem Gewissen zu billigen und mir den Mut zu geben, sie auszuführen, und diesen Beweggrund hatte ich. Lauras Ehre, Lauras Glück und vielleicht Lauras Leben sogar mochten in dieser Nacht von meinem scharfen Gehöre und meinem treuen Gedächtnisse abhängen. Ich hatte den Grafen sagen hören, dass er die Zimmer zu beiden Seiten der Bibliothek sowohl wie die Treppe untersuchen werde, ehe er sich mit Sir Percival auf Erklärungen einließe. Dies genügte natürlich, um mich seine Absicht verstehen zu lassen, dass er nämlich die Bibliothek als den Ort für die bevorstehende Unterredung gewählt hatte. Die eine Minute, in der ich zu diesem Schlusse gekommen hatte, genügt mir auch zugleich das Mittel zu zeigen, wie ich seine Vorsichtsmaßregeln vereiteln konnte oder mit anderen Worten, wie ich würde hören können, was er mit Sir Percival sprach, ohne überhaupt in den unteren Teil des Hauses hinunterzugehen. In meiner Beschreibung der Zimmer im Erdgeschosse habe ich eine Veranda erwähnt, auf die man vermittels französischer Fenster oder Flügelfenster hinaustrat, welche vom Karnis auf den Boden reichten. Das Dach dieser Veranda war ein flaches und das Regenwasser wurde durch Röhren davon ab und in Gruben geleitet, welche das Haus mit Wasser versehen halfen. Auf dem schmalen Bleidache, welches sich vor den Schlafstuben hinzog und das, glaube ich, etwas weniger als 3 Fuß unter den Fenstern lag, stand eine Reihe von Blumentöpfen in großen Zwischenräumen aufgestellt, welche durch ein zierliches Eisengitter am äußeren Rande des Daches davor geschützt war, vom Winde umgeworfen zu werden. Der Plan, der mir nun eingefallen war, durch mein Wohnstubenfenster auf dieses Dach zu steigen, geräuschlos darauf entlang zu schleichen, bis ich an die Stelle kam, die sich unmittelbar über dem Bibliothekzimmer befand, und dann zwischen den Blumentöpfen und mit dem Ohre am Eisengitter niederzukauern. Falls Sir Percival und der Graf sich heute Abend zum Rauchen hinsetzten, wie ich sie schon manchen Abend hatte sitzen sehen, nämlich dicht an den offenen Fenstern, wobei ihre Füße auf den gusseisernen Gartensesseln ruhten, welche in der Veranda standen, so musste jedes Wort, das sie lauter als im Flüstertone miteinander sprachen, und jeder Mensch weiß, dass eine lange Unterhaltung nicht im Flüstertone fortgesetzt werden kann, unfehlbar bis zu meinen Ohren dringen. Sollten Sie aber heute Abend vorziehen, mehr im Innern des Zimmers zu sitzen, so hatte ich Aussicht, wenig oder nichts zu hören und musste in diesem Falle die weit ernstlichere Gefahr laufen, Sie unten zu überlisten zu suchen. So sehr ich mich auch durch das Verzweifelte unserer Lage in meinem Entschlusse bestärkt fühlte, so hoffte ich doch von ganzem Herzen, dieser letzteren Notwendigkeit zu entgehen. Mein Mut war doch immer nur Frauenmut, und er verließ mich beinahe, als ich daran dachte, mich in stiller Nacht ins Erdgeschoss hinunterzuwagen und der Möglichkeit auszusetzen, von Sir Percival und dem Grafen überrascht zu werden. Ich kehrte leise in mein Schlafzimmer zurück, um das weniger gefährliche Experiment auf dem Dache der Veranda zuerst zu versuchen. Eine vollständige Veränderung in meinem Anzuge war unumgänglich notwendig, und zwar aus verschiedenen Gründen. Ich legte erstens mein seidenes Kleid ab, weil das geringste Rauschen desselben mich in der stillen Nacht verraten hätte, dann die weißen und schwerfälligen Unterkleider, an deren Stelle ich einen Rock von dunklem Wollenzeuge anzog und darüber einen dunklen Reisemantel, dessen Kappe ich über den Kopf zog. In meiner gewöhnlichen Abendtoilette nahm ich Raum für wenigstens 3 Männer ein. In meinem gegenwärtigen Kostüme dagegen hätte ich jedem Manne durch die engsten Räume folgen können. Der geringe Raum auf dem Dache der Veranda zwischen den Blumentöpfen und den Fenstern des Hauses machte dies zur unerlässlichen Bedingung. Wer konnte sagen, was die Folgen sein würden, falls ich irgendetwas umstieß oder das geringste Geräusch machte? Nachdem ich Zündhölzchen neben das Licht gestellt, löschte ich dasselbe aus und schlich im Finstern wieder in mein Wohnzimmer zurück. Ich verschloss die Türe, wie ich schon die meines Schlafzimmers verschlossen hatte, dann stieg ich leise aus dem Fenster und setzte die Füße vorsichtig auf die Bleiplatten der Veranda. Meine beiden Zimmer lagen an dem inneren Ende des neuen Flügels, welchen wir alle bewohnten, und ich musste an 5 Fenstern vorbei, um zu der Stelle zu gelangen, die unmittelbar über der Bibliothek lag. Das erste Fenster war das eines fremden Zimmers, welches augenblicklich unbewohnt war. Die beiden nächstfolgenden gehörten zu Lauras, das vierte zu Sir Percivals und das fünfte zum Zimmer der Gräfin. Die übrigen, an denen ich nicht mehr vorbeizugehen brauchte, waren die Fenster in des Grafen Ankleidezimmer, der Badestube und der zweiten leeren Fremdenstube. Kein Laut ließ sich vernehmen, tiefe Finsternis umgab mich, als ich die Füße auf die Veranda gesetzt hatte, ausgenommen an der Stelle, über welcher das Fenster der Gräfin lag. Da, gerade an der Stelle über der Bibliothek, wo ich meinen Posten nehmen musste, gerade da sah ich einen Lichtstrahl. Die Gräfin war noch nicht zu Bette gegangen. Es war zu spät, um umzukehren, und keine Zeit, um zu warten. Ich beschloss, auf alle Gefahr hin weiter zu schreiten und meiner Vorsicht und der Dunkelheit der Nacht zu vertrauen. »Es geschieht für Laura«, dachte ich bei mir selbst, indem ich den ersten Schritt auf dem Dache vorwärts tat, wobei ich mit der einen Hand meinen Mantel fest um mich hielt und mit der anderen meinen Weg an der Wand entlang fühlte. Lieber konnte ich mit den Kleidern an die Wand streichen, als mich der Gefahr aussetzen, mit den Füßen an die Blumentöpfe zu stoßen, welche nur wenige Zoll auf der anderen Seite von mir entfernt waren. Ich ging an dem dunklen Fenster des Fremdenzimmers vorüber, indem ich, ehe ich es wagte, mit meinem ganzen Gewichte auf dem Bleidache zu ruhen, erst mit dem Fuße die Sicherheit desselben untersuchte. Dann kam ich an Lauras dunklem Fenster vorbei. »O Gott, segne sie und erhalte sie in dieser Nacht!« und dann an Sir Percivals dunklem Fenster. Dann aber stand ich einen Augenblick still, darauf kniete ich nieder, stützte mich mit den Händen auf den Boden und kroch so unter dem Schutze der niedrigen Mauer zwischen dem Dache der Veranda und dem hellen Fenster unter dem letzteren dahin. Als ich zum Fenster hinaufzublicken wagte, sah ich, dass nur das obere Fenster offen und das Rouleau inwendig herabgelassen war. Während ich noch hinschaute, sah ich den Schatten der Gräfin auf dem weißen Felde des Rouleaus vorübergleiten und dann langsam wieder zurückschweben. Bis hierher konnte sie mich noch nicht gehört haben, oder der Schatten hätte sicherlich am Rouleau stille gestanden, selbst wenn es ihr an Mut gefehlt hätte, aus dem Fenster zu sehen. Ich stellte mich mit der Seite gegen das Eisengitter, nachdem ich mich zuvor, indem ich nach ihnen fühlte, von der Stellung der Blumentöpfe unterrichtet hatte. Es war gerade Raum genug, dass ich zwischen ihnen niederkauern konnte. Die duftenden Blüten zu meiner Linken streiften mein Gesicht, als ich leise den Kopf an das Gitter legte. Die ersten Laute, welche von unten zu mir heraufdrangen, wurden durch das Öffnen oder Schließen, wahrscheinlich das letztere, 3 Türen nacheinander verursacht. Ohne Zweifel der des Vorsaals und der 2 anderen, die von der Bibliothek in die daneben liegenden Zimmer führten, welche der Graf sich zu untersuchen anheischig gemacht hatte. Das nächste, was ich sah, war wieder der Funke, welcher abermals in der Dunkelheit unter der Veranda hervorkam, nach meinem Fenster hinschwebte, einen Augenblick dort wartete und dann zu der Stelle zurückkehrte, von welcher er ausgegangen war. »Zum Henker mit deiner Unruhe! Wann gedenkst du dich einmal zu setzen?« brummte Sir Percivals Stimme unter mir. »Puh, welch eine Hitze«, sagte der Graf mit einem Seufzer der Erschöpfung. Seinem Ausrufe folgte das Knirschen der Gartenstühle auf dem Pflaster der Veranda, welches aus Kieselstein besteht, ein willkommenes Geräusch, das mir sagte, dass sie sich wie gewöhnlich dicht ans Fenster zu setzen im Begriff waren. Bis hierher war das Glück mir günstig. Die Uhr im Turme schlug 11:45, als sie sich auf ihren Plätzen niederließen. Ich hörte durchs Fenster, wie die Gräfin gähnte, und sah dann ihren Schatten nochmals auf dem weißen Felde des Rouleaus hinschweben. Ende von Abschnitt 12, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 30. Januar 2024.